Für diese Aktion fängt er sich sehr böse Blicke von Rabat und Henriette ein. Juri zuckt nur mit den Schultern. Die Heringbestechung wirkt offenbar immer noch. Der Pinguin steht voll auf Helenes Seite. Der Zettel ist wieder bei Helene angekommen. Als sie die beiden Ja's sieht, strahlt sie Jo an. Der macht gute Miene zum bösen Spiel und lächelt etwas gequält zurück. Ida, die alles mit angesehen hat, versteht die Welt nicht mehr. Nach Schulschluss geht Ida niedergeschlagen über den Hof. Da trifft sie auf Benny, der gerade in eines der frisch ausgehobenen Löcher starrt. Ich wüsste gern, was es mit den Löchern auf sich hat. Wieso? Ja, sieht doch so aus, als ob da einer was sucht. Weil er sich so viel Arbeit macht, dann muss es doch was Wertvolles sein. Schon möglich. Weißt du, was ich mache? Ich komme heute Nacht nochmal her und versuche rauszukriegen, was dahinter steckt. Warum kommst du nicht mit? Ich weiß nicht. Ach komm, steig dich von dem ganzen Mist mit Helene ab. Na gut. Cool. Kann ich auch mitkommen? Annalena steht plötzlich hinter ihnen. Echt? Benny ist hocherfreut. Ist doch spannend. Kann ich? Benny wirft Ida einen fragenden Blick zu. Die zuckt nur unschlüssig mit den Achseln. Das genügt Benny. Klar, komm mit. Sechs Augen sehen mehr. In der Dunkelheit schleichen sich die Freunde zur Schule. Das Tor zum Schulhof ist verschlossen, aber sie haben eine Leiter dabei, mit der die Mauer ruckzuck überwunden ist. Hausmeister Wondraschek sitzt wieder auf seinem Campingstuhl und hält Wache. Diesmal versucht er, sich mit einer großen Kanne Kaffee wachzuhalten. Der Kaffee ist so stark, dass es ihn am ganzen Körper schüttelt, als er einen Schluck davon nimmt. Wieder leuchtet er den Hof ab. Alles ist ruhig. Ida, Annalena, Benny und ihre magischen Tiere sind inzwischen im Schulgebäude. Sie laufen durch die Gänge auf der Suche nach einem Fensterplatz zur Hofseite, von dem aus sie das Geschehen beobachten können. In einem kleinen Abstellraum, der bis zur Decke mit Landkarten, Tafeln und anderen Gegenständen vollgestopft ist, werden sie fündig. Die Freunde drängeln sich neben einem alten Globus auf die Fensterbank. Perfekt. Beste Aussicht auf den Schulhof und den Hausmeister, der in seinem Campingstuhl gerade wieder am Einschlafen ist. Und was ist, wenn heute gar keiner kommt, gut zu graben? Dann haben wir Pech gehabt. Während sich die Freunde auf eine lange Nacht einstellen, gibt's bei Jo zu Hause Stunk. Hey Buddy, alles Roger? Hau bloß ab. Jetzt, ich kann dir Geschichten hören, wie viele Chicks du schon.